Es gibt Geschichten, die sind wahr und doch so unglaublich, dass sie wie ausgedacht klingen. Abenteuer aus längst vergangenen Zeiten, die einen beim Zuhören den Atem stocken lassen. Auf Piraten stechten sie, pflügt im Sturme das Meer. Das Segel schlägt von Luf nach Lee, der Wind treibt uns vor sich her. Solch eine wahre Geschichte will ich euch erzählen. Die Geschichte einer Frau, die mit dem Teufel geritten ist. Und die im Jahre unseres Herrn 1720 ein Leben gelebt hat, von dem viele von uns nur träumen können. Eine Frau, die wild war und mutig und frei, die sich um Regeln nicht geschert hat, deren Grenze einzig und allein der Horizont war und deren Leben so ungeheuerlich, dass wir noch heute ihren Namen kennen. Anne Bonny, die Piratin. Folge 1. Rebellen von Anfang an. Das ist Amerika. Und hier wird alles besser und schöner als in Irland? Na, zumindest können wir hier eine richtige Familie sein. Und du wirst wieder hoffentlich ganz gesund, Peg. Da hinten. Mein Schatz. Was passiert dort? Mr. William Cormack? Hier. Ihre Kutsche, Sir. Anne, Peg. Da hinten. Unsere Kutsche ist da. Ist das ein Galgen? Also, da muss ich hin. Nein, Anne. Nicht. Bleib hier. Tod den Piraten! Die hier Anwesenden Richard Thomas und David Wake haben sich der Piraterie in 71 bezeugten Fällen und unzähliger Morde schuldig gemacht. Jetzt hängt die endlich auf! Ja, wie gesagt, 71 bezeugte Fälle. Die wenigen Überlebenden legten schrecklich Zeugnis von ihren Gräueltaten ab. Thomas und Wake, habt ihr zu eurer Verteidigung etwas vorzubringen? Ob ich bereue, wollt ihr wissen? Ja. Ja. Ja, dass wir überhaupt jemanden haben überleben lassen, der nun gegen uns Zeugnis ablegen kann. Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Ja. Bitte, bitte nicht! Ich will nicht sterben! Gnade! Gnade! So, danke, das reicht. Du widerst mich an! Verdammt, sei ein Mann, David! Ich bin kein Mann! Ich bin 17 Jahre alt, ich wusste noch nicht, was ich tue! Hattest du etwa kein gutes Leben? Was ist schon der kurze Moment des Todes gegen die Zeit der Freiheit, die du leben durftest? Es tut mir so schrecklich leid! Es tut mir so schrecklich leid, Gnade, Sir! Bitte habt Erbarmen mit meinem jungen Leben! Ja, genug jetzt! Ich reicht! Hab so schreckliche Auch Angst! Auch euch gebührt ein letztes Wort! Mr. Thomas, bitte. Wir können uns die Zeit, in die wir hineingeboren werden, nicht aussuchen. Aber wir können entscheiden, wie wir sie verleben wollen. Ehrliche Arbeit ist beschwerlich. Der Verdienst zu gering. Für ein Leben in Würde. Für ein Leben in Freiheit. Schaut euch doch an. Ihr armen Kreaturen, ihr werdet regiert von Gesetzen, die reiche Leute zu ihrer eigenen Sicherheit gemacht haben, weil sie sonst nicht verteidigen können, was sie durch ihre Schurkereien zusammengerafft haben. Sie berauben die Armen unter dem Deckmantel des Gesetzes. Aber wir, die ihr uns Piraten schimpft, wir plündern die Reichen unter dem Schutz allein unserer Courage aus. Im ehrbaren Kampf. Mann gegen Mann. Ich hatte ein gutes Leben. Ich war mein eigener Herr. Nichts habe ich mir vorzuwerfen. Nichts. Außer vielleicht, dass sie unseren Fängern nicht die Kehlen durchgeschnitten haben. Puh. Und ich bereue wirklich außerordentlich, dass ihr nicht auch gehängt werdet. Ja. Schön. Im Namen der Krone ergeht folgendes Urteil. Richard Thomas und David Wake sind der Piraterie für schuldig befunden. Als Feinde der Menschheit sollen sie daher hängen, bis dass der Tod eintritt. Seht mich an, einen freien Mann, der sein Leben liebte. Ich bemitleide euch. Und bitte. Tod den Piraten! Anne, hier bist du. Schau da nicht hin. Doch, hinschauen soll sie. Merkt ihr das, Mädchen? So sehen die Feinde rechtschaffener Bürger aus. Komm, wir gehen, mein Schatz. Komm, nimm meine Hand. Vater, diese Männer dort. Ja, sie hatten es verdient, Anne. Trotzdem wünschte ich, du hättest das nicht mit ansehen müssen. Hatte ich dich nicht gebeten, an der Anlegestelle zu warten? Nun gut, komm. Unsere Kutsche wartet dort hinten. Was ist das dort drüben, Vater? Ein Sklavenmarkt. Das ist ein Sklavenmarkt, Anne. Aber warum werden die Menschen geschlagen? Ja, das wird schon seine Richtigkeit haben. Bitte komm jetzt endlich. Aber er hat doch gar nichts gemacht. Das geht doch nicht. Nein, Anne, bleib hier. Aufhören! Hört auf damit! Sofort! Wie war das? Ja, mich schon verstanden. Na, wen haben wir denn da? Der kleine Wildfang da ist ja genauso aufmüpfig wie du, du Biest! Lasst ihn in Ruhe, habe ich gesagt. Du meinst das Tier hier? Na gut, dann lasse ich es in Ruhe. Aber was ist mit diesem hier? Oder diesem hier? Oder? Hört auf! Ihr seid hier das Tier, niemand sonst. Oh, mutig bist du ja, das muss man dir lassen. Wie alt bist du, Mädchen? 8. Na, genug Zeit, dass sich dieser Starrsinn auswächst. Sonst hat dein zukünftiger Ehemann noch viel Arbeit mit dir. Hast du denn Geld, um das Viehstück hier auszulösen? Geld? Nein. Nein? Oh. Dann sag mir nicht, wie ich mit meinem Besitz umzugehen habe. Und jetzt hau ab, bevor ich meine gute Laune verliere. So, Ladies and Gentlemen, wir brauchen starke Hände für seine Plantage. Vater! Mein Schatz. Vater, die neue Welt gefällt mir nicht. Sie ist grausam und gemein. Der Hafen ist hier wirklich kein guter Ort für dich. Aber ich verspreche dir, unser neues Zuhause wird dir gefallen. Alles wird gut. Komm, mein Schatz. Und ich dachte, das Geschunkel auf dem Schiff wäre das Schlimmste gewesen. Oh Mann. Hey, Kutscher. Wie lange denn noch? Nicht mehr lang. Wir sind gleich da. Na, hoffentlich. Peck, mein Herz. Ich bin sicher, die Luft hier in South Carolina wird dir gut tun. Schau doch nur. Die Weite, die Felder, der Himmel. Es geht schon, William. Ich sorge mich viel mehr um dich, Anne. Du bist so still, Darling. Ist es wegen der Eindrücke am Hafen? Die einen tun etwas gegen ein ungerechtes Leben. Und die anderen können nichts dagegen tun. Und beide werden verachtet und getötet. Das ist nicht gerecht. Wovon redest du? Ja, sie meint die Piraten. Also ich weiß wirklich nicht, woher diese kindliche Faszination für dieses Pack aus Halsabschneidern und... Die Piraten und Sklaven. Ach komm, ich bitte dich, Anne. Das ist doch nicht das erste Mal, dass du Sklaven gesehen hast. Aber nicht auf dem Markt, William. Nur domestiziert und livriert in den feinen Häusern des Empire. Ist es das, was dich verstört, Anne? Mich stört, dass sie... Ich meine... Warum? Es fühlt sich einfach nicht gerecht an. Anne Elizabeth Margaret Cormack. Die Welt ist kein gerechter Ort. Und du solltest deinem Schöpfer auf Knien danken, dass du in die Zivilisation geboren wurdest, mit der richtigen Hautfarbe und der Chance auf ein erfülltes Leben. Und diese Chance, mein Kind, die wirst du nutzen. Hier wirst du zu einer richtigen Lady. Eine gehorsame Ehefrau, liebende Mutter und gütige Hausherrin. Ich wünsche mir nichts mehr, als das noch erleben zu dürfen. Mein einziges Kind im Glück zu sehen. Und so wird es kommen, Peg. Nicht wahr, Anne? Ja, natürlich, Vater. Das ist es. Unser neues Zuhause. Und was sagt ihr? William, das ist ja noch viel größer, als du berichtet hast. Meinst du das Herrenhaus oder die Plantage? Beides. Beides. Es ist... ja, beides so riesig. Vater? Ja, was ist, mein Schatz? Dort sind so... viele. 200. 200 Sklaven. 200 Sklavinnen, um korrekt zu sein. Das Baumwollpflücken erfordert mehr Ausdauer als Kraft. Ja, dafür sind Frauen gerade recht. Und sie sind einfacher im Umgang, weniger aggressiv, leichter zu dominieren. Ja, nur die Schwangerschaften sind ein Problem. Das sind unsere Sklavinnen? Ja, wie gesagt, Anne, auch ich danke dem Herrgott, jeden Tag ins richtige Leben geboren worden zu sein. Und dafür, dass uns die neue Welt Möglichkeiten eröffnet, die in Irland undenkbar gewesen wären. Es ist wundervoll, William. Ich spüre, dass Amerika gut zu uns sein wird. Ich bin doch kein Kind mehr. Nein, wahrlich nicht. Kaum zu glauben, dass ihr dieselbe Anne Cormack seid, die vor 8 Jahren als kleines Mädchen hier ankam. Ihr seid in den letzten Jahren wahrlich zu einer Dame erblüht. Und ich will eine Lady sein, die sich ihrer zu helfen weiß, wenn sie muss. Nun kommt schon. Bitte zeigt es mir. Ich werde mir schon kein Ohr abschießen. Na, also gut. Dann tut genau, was ich euch sage. Okay. Also, erst das Schwarzpulver in den Lauf füllen. Ja. Dann die Kugel hinterher. Hab ich. Feste nachstopfen. Aha. Dann den Hahn spannen. Ja. Jetzt zielen und schießen. Sehr gut, Anne. Ihr seid ein Naturtalent. Ja, das war fast zu leicht. Los, fordert mich mehr. Ja, nun gut. Zugegeben, ihr seid treffsicher. Aber was hilft euch das, wenn ihr... wenn ihr entwaffnet seid? Was macht ihr jetzt, Anne Cormack? Ohne Waffe. Kämpfen. Mit bloßen Fäusten. Ganz genau. Aus der Entfernung mit einer Pistole auf einen Gegner zu feuern, das kann jeder Affe lernen. Aber die wahre Kunst ist der Nahkampf. Wenn du nichts mehr hast als dein nacktes Leben und deine nackten Fäuste, wenn es um Leben und Tod geht, lehrt es mich, dieses Kämpfen. Genug davon. Zurück zu Seneca. Aber wir sind doch bereits bei Seneca. Vivere militare est. Anne, zu leben heißt nicht zu kämpfen, also kämpfen zu müssen. Zumindest nicht für euch. Bedenkt, qui amat periculum in illo peribit. Ja, wer die Gefahr liebt, wird darin umkommen. Herein. Mutter, wie geht es euch? Mein Schatz, komm, Setz dich zu mir. Hier, trinkt etwas. Anne, ich werde wahrscheinlich nicht mehr lang an deiner Seite sein können. Ich begleite dich. Sag so etwas nicht, Mutter. Mein Schatz, ich möchte einfach nur, dass du weißt, dass ich mir nichts mehr auf der Welt wünsche, als dass du glücklich bist. Du und dein Vater. Was meint ihr damit, Mutter? Anne, man kann den Pulverdampf in deiner Kleidung riechen. In deinen Haaren. Einfach überall. Bitte mach dich frisch, bevor du deinem Vater unter die Augen trittst. Bitte, Anne. Bitte sei ihm die Tochter, die einem Mann seiner Stellung gebührt. Was? Aber war ich das denn nicht immer? In Irland konnte ich ihm als Andrew gar nicht bourgeois genug sein, als ein kleiner, junger Lakai, damit bloß niemand hinter unser Geheimnis kam. Ich hab doch das alles ihm zuliebe getan, obwohl ich doch nur ein Kind war und kein bisschen verstand, warum mein Vater mit einer anderen Frau als meiner Mutter verheiratet war. Und warum diese Frau ihre Dienstmagd, also dich, Mutter, demütigte, wo sie nur konnte. Anne, wäre es jetzt nicht an ihm, mich so leben zu lassen, wie es meinem Wohlbefinden entspricht? Anne, er tut doch alles, damit du glücklich bist. Damit du ein erfülltes Leben genießen kannst. Ja, aber es geht mir doch nicht um Geld oder um Prestige. Er verbietet mir das Schießen, das Fechten, das Tragen von Beinkleidern, sogar das Reiten im Herrensitz. Alles, Mutter, was mir Freude macht. Aber doch nur, weil sich das für eine junge Lady einfach nicht geziemt. Alors, Anne. Encore une fois? En garde? En garde. Allez. Je vais, tu vas, et va. Nous allons, vous allez, et vous. Ok, très bien, impeccable. Bon, jetzt werden wir nehmen ein großes Verb. Wir nehmen avoir. Concentre-toi. C'est parti. Et off. Allez. Nous allons, vous allez. Oh, magnifique, très bien. Arrête ça, Anne. Mais Anne, stop. Hör auf. Anne, hör auf. Mais pourquoi? Je vais pratiquer. Anne, aber du übst gar nicht mehr, du kämpfst. C'est vrai, ça fait du bien. Schicke Matze. Im echten Duell wird sie jetzt tot. Nicht schlecht, Anne. Nicht schlecht? Ich habe euch besiegt, Monsieur Petit. Sogar noch schneller als beim letzten Mal. Aber seid unbesorgt. Ich sag es niemandem. Mademoiselle Anne, wenn euer Vater erfährt, dass ich euch das Fechten lehre, dann... Dann entlässt er euch, so wie meine drei Französischlehrer zuvor. Oui, oui, je sais. Aber vielleicht... kann ich euch wirklich nicht mehr viel lehren. Euer Französisch ist excellent. Und euer Umgang mit der Klinge ist... oh la la. Merci. Was könnte ich euch also noch beibringen? Da gibt es vielleicht doch noch etwas, was ihr mich lehren könnt, Monsieur Petit. Oh, attention, attention. Mademoiselle Anne, eure Klinge, das ist très, très, très, très sensible. Können Sie bitte eure Degenspitze aus meinem Schritt nehmen? Ha? Tut's mit. Nur unter einer Bedingung. Ausziehen. Pardon? Ich will sehen, ob er euren Namen Lügen straft. Ja. Monsieur Petit. Man sagt, Franzosen seien die Besten. Voller Hingabe, Ausdauer, Passion. Beweis das. Ah, no, no, no, no. Mademoiselle, das geht zu weit. Hier ist niemand. Meine Lippen sind versiegelt. Auf ewig. Niemand wird es je erfahren. Lehrt mich die Liebe, Monsieur Petit. Mademoiselle, dieses Geschenk sollte euch der eine machen. L'homme de votre vie. Der Mann meines Lebens? Eh bien sûr. Ihr meint den Mann, den mein Vater mich eines Tages zu heiraten zwingen wird? Ich pfeife auf den Mann meines Lebens. Pah! Aber ich pfeife nicht auf mein Leben. Versteht ihr den Unterschied? Ihr könnt euch vom Leben nicht einfach nehmen, was ihr wollt. So geht es nicht. Pourquoi pas? Wieso steht mir das weniger zu als allen anderen? Als euch, als allen Männern, als... Ha, warum? Nennt mir nur einen Grund. Ja. Ouais. Alors, ich kann durchaus nachvollziehen, dass ihr... Genug geredet. Vielleicht überzeugt euch ja das, was ihr hier seht. Oh, nackt? Also, ja. Ich, Mademoiselle, bitte bedeckt eure Blöße. Ich kann nicht... Es ist, muss ich wirklich erst Gewalt anwenden, Monsieur Petit? Nein, nicht mehr als nötig. Nun, spüre ich da auf einmal Widerstand an meiner Klinge? Ich bin nicht so unbewaffnet, wie ihr denkt, Mademoiselle. Très bien, Monsieur Petit. Lehrt es mich. Oh, d'accord. Wenn Sie es so verlangen, oui. Mademoiselle. Oui. Comme ça? Oui. Caressez-moi. Et donc? Et maintenant? Ah oui. D'accord. Et maintenant, tout doucement. Doucement, oui. Exactement. Un petit poisson. Prenez-le. Ouais. Et maintenant, prenez la main dans mes cheveux. Ouh. Et tirez mes cheveux. Tirez mes cheveux. Ah, oh, c'est bon. Oh, là, c'est bon. Oh. Et maintenant, frappe-moi. Vraiment? Frappe-moi. Oui. Allez, vas-y, frappe-moi. Non, oh, pardon. Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Non, non, c'est encore bon. Une fois. Pardon. Je ne savais pas que vous êtes ici. Raus hier. Raus hier, lass mich mit meiner Frau allein. Sir, Mr. Cormack, Sir, wir wollen Sie erst noch waschen, ankleiden, frisieren und danach... Raus, hab ich gesagt, sofort! Peg. Peg. Meine Peg. Wie soll ich nur leben ohne dich? Wieso hast du mir das Liebste genommen? Peg. Mein Herz. Was denn? Arthur? Komm rein. Vater, ich möchte mich von Mutter verabschieden und... Ann, mein Schatz. Komm, setz dich zu mir. Komm, setz dich. Auf Wiedersehen, Mutter. Ich hoffe, dort, wo du jetzt bist, geht's dir besser. Und dass wir uns wiedersehen, wenn die Zeit gekommen ist. Zeit. Ich wünschte, deiner Mutter wäre es noch vergönnt gewesen, zu sehen, wie du eine richtige Lady wirst. Eine Ehefrau. Eine Mutter. Zu sehen, wie du bald deinen eigenen Hausstand gründest. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Möge sie ruhen in Frieden. Amen. Mein herzliches Beileid. Ihnen und Ihrer Tochter alles Gute, Mr. Cormack. Danke, Reverend. Anne, mein Schatz. Wollen wir zu Fuß zurück zur Plantage gehen? Ich denke, ein wenig Bewegung und frische Luft wird uns gut tun. Ja, gern, Vater. Ich vermisse Sie so sehr. Ich weiß, mein Schatz. Aber ich bin sicher, sie schaut jetzt von oben auf uns hinab und wird alles ganz genau verfolgen. Verfolgen? Was denn? Ich wollte mit der Neuigkeit eigentlich warten, bis wir... Naja, bis unsere Trauer verebbt ist. Aber vielleicht hilft uns die freudige Kunde ja auch, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Wovon sprecht ihr, Vater? Es wurde um deine Hand angehalten, Anne. Also... Wer ist es? Benjamin Lockhart. Der Sohn von... Graham Lockhart, dem Plantagenbesitzer in Middleton. Ja, dem größten Plantagenbesitzer von ganz South Carolina. Ein mehr als standesgemäßer Werber, nicht wahr? Vater, verzeiht mir. Benjamin Lockhart ist gut aussehend und höflich und sicher auch vermögend. Aber die Trauer um Mutter, sie stöhnt mir das Herz ab. Bitte drängt mich nicht. Es ist nicht an der Zeit, um jetzt zu heiraten. Es ist an der Zeit, endlich erwachsen zu werden. Aber wir müssen ja auch nichts überstürzen. Das heißt... Wer auf dich nicht warten kann, mein Schatz, der hat dich nicht verdient. Denn so schnell gebe ich dich jetzt nicht her. Nicht, nachdem ich gerade schon den einen Teil meines Herzens verloren habe. Ich habe doch jetzt nur noch dich, mein Schatz. Meine Prinzessin. Mein Augenstern. Danke, Vater. Ich danke euch. Vater. Vater. Seht nur auf dem Feld dort hinten. Master Cormack, Sir. Was ist denn da los? Das Haus steht unter Trauer. Ich verbitte mir diesen Lärm. Aber na, was passiert dort hinten? Anne. Du sprichst unsere Sklaven nicht mit Namen an. Aber na? Ja? Bitte sag mir, was los ist. Jetzt antwortet meiner Tochter schon. Verdammt nochmal. Es gab einen Vorfall. Oh, nicht schon wieder? Nein, verdammt. Warum? Anne, ich dulde dieses Benehmen nicht. Nicht am Tag der Beerdigung deiner Mutter. Aber vielleicht ist es gerade wichtiger, sich um die noch Lebenden zu kümmern. Anne! Bleib hier! Master Cormack, Sir. Euer Gast ist soeben eingetroffen. Mein Gast? Ich erwarte heute keine Gäste. Er sagte, er habe vor seiner Abreise mit euch ein Treffen vereinbart. Wegen der Ware. Er sei gerade eben erst in Charlestown eingelaufen. Ah ja, ja, natürlich. Was für ein ungünstiger Zeitpunkt. Was soll ich ihm sagen, Sir? Führt ihn in den Salon. Ich bin gleich bei ihm. Sehr wohl, Sir. Hätte ich um eure Trauer gewusst, Mr. Cormack, hätte ich meinen Besuch auf einen späteren Zeitpunkt gelegt. Bitte verzeiht. Auch wenn uns das Leiden meiner Frau lange begleitet hat, so kam ihr Tod dann doch überraschend. Außerdem sagtet ihr bei unserer letzten Unterredung, dass eure Reisen schwerlich vorauszuplanen sind. Wohl wahr. Man muss die Prisen nehmen, wie sie kommen. Oder anders ausgedrückt, man muss die Schiffe versenken, wie sie einem vor die Kanonenöffnung segeln, nicht wahr? Ja. Nun denn, also... Aha. Die Prisen, also eure Waren. Ich hoffe, eure letzte Fahrt war erfolgreich. Mehr als das. Ihr könnt sie euch mit eigenen Augen ansehen und von der Qualität überzeugen, sobald... Vater! Vater, wo seid ihr? Verzeiht mir, mir scheint, dass meine... Wie könnt ihr die Frauen auf den Feldern nur so verrecken lassen? Das sind Menschen da draußen. Aber ihr behandelt sie wie Vieh. Bitte, Vater, hört auf damit. Anne, wir haben einen Gast. Sagt den Aufsehern endlich, dass es nichts hilft, auf einen sterbenden Menschen weiter einzuprügeln. Anne, würdest du bitte... Die Sklavin ist elendig verreckt. Verendet wie ein Maultier, das man über Gebühr beansprucht hat. Obwohl nein, ein Maultier hätte den niemals so behandeln lassen. Gerade ihr solltet mehr Anstand im Leibe haben, wo eine Dienstmagd zu lieben äußerst die Heimat gekostet hat. Kein Wort mehr, Anne. Dann erklärt es mir, damit ich es verstehe. Wie könnt ihr nur Standesunterschiede in der alten Welt missbilligen, aber in der neuen Welt von ihnen profitieren? Wahr gesprochen. Wer sind Sie? Mr. Cormack, das Temperament eurer Tochter macht ihrem flammenden Haar wirklich alle Ehre. Bitte verzeiht sie. Nein. Was gibt es denn da zu verzeihen, wenn es um Leben und Tod geht? Gleichheit, Freiheit, das sind alles große Themen. Gerade in unserer Zeit. Gerade für unser eins, nicht wahr, Mr. Cormack? Ja. Anne, darf ich dir unseren Gast vorstellen? Das ist... Mein Name ist James Bonney. Sehr erfreut. Die Freude ist ganz meinerseits, Mr. Bonney. Das war die erste Folge von Anne Bonney, die Piratin. Wenn euch meine Geschichte gefällt, abonniert den Podcast jetzt in der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt und verpasst keins meiner Abenteuer. Lasst gerne auch eine Bewertung da und vor allem erzählt anderen von mir. Freundinnen und Freunden, der Familie, den Leuten auf der Arbeit, in der Uni oder Schule. Sagt es allen, die etwas Empowerment oder Geschichtswissen vertragen können. Frei für immer, eure Anne Bonney.